und lass die Trommeln spielen, lass die hellen Hörer schreien. Denn auch ich bin einer von den vielen, die da ziehen in feindes Land hinein. Mit blankem Gewehr um unsere deutsche Ehre, heller als das Licht der Sonne blinkt. Unser Mut aus alten Liedern erklingt. Deutschlands Ehre soll von neuem glänzen, durch der Söhne freien Mut. Reine Hände sollen sie begrenzen, blüht der Lorbeer auf von unserem Blut. Kamerad, ich und du, der Freie ruft's mir zu. Keiner sei von uns als Mann geehrt, der nicht Kampf und Sieg und Tod begehrt. Der nicht Kampf und Sieg und Tod begehrt. Heller lasset nun die Trommeln spielen, lauter eure blanken Hörner schreien, werde ich auch einer von den vielen, die im Feindesland begraben sein. Die Fahne, die weht, unser Schwur und Gebet, Gott im Himmel schick uns in den Tod. Ehe wir uns verlassen in der Not. Deutschlands Ehre soll von neuem glänzen, durch der Söhne freien Mut. Reine Hände sollen sie begrenzen, blüht der Lorbeer auf von unserem Blut. Kamerad, ich und du, der Freie ruft's mir zu. Keiner sei von uns als Mann geehrt, der nicht Kampf und Sieg und Tod begehrt. Der nicht Kampf und Sieg und Tod.